بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد meine liebe Brüder und Schwestern, wir haben schon im ersten Teil von der ungefähren Übersetzung von Al-Usul al-Thalatha folgendes gehört, und zwar, dass der Gelehrte rahimahullah sagte: اعلم رحمك الله, wisse, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir barmherzig sein, dass es unsere Wajib, yajibu alayna, es ist unsere Pflicht, vier Masail, vier Dinge, vier Sachen zu kennen. Erstens, al-ilm, Wissen. Mit Wissen meinte er, ma'rifatu Allah, die wahre Kenntnis von Allah subhanahu wa ta'ala, von seinem Nabi, von seinem Propheten und von Din al-Islam, von der Religion von al-Islam. Und zwar mit al-Adillah, mit Beweise und Argumente. Zweitens, danach zu handeln, das heißt nach diesem Wissen zu handeln. Drittens, dazu aufzurufen, das heißt zu dem, was man jetzt gewusst hat, zu diesem Wissen aufzurufen. Und viertens, as-sabru ala al-adhafihi. As-sabr ist standhaft zu sein und geduldig zu sein, geduldiges Ausharren. Und zwar الصبر على الأذى فيه. الأذى ist Schaden, Schädigung, Beeinträchtigung, Unrecht und weiter. الأذى فيه, das heißt standhaft zu sein, wenn man wegen diesem Wissen unter diesen Sachen leiden muss. Unter Schaden, unter Schädigung, unter Beeinträchtigung oder wenn einem Unrecht getan wird. فيه, das heißt wegen diesem Ilm, das man jetzt bekommen hat und wonach man handelt und wozu man jetzt aufruft. Und dann die Beweise ist Surat al-Asr, wal-Asr innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati, wa tawasaw bil-haqqi, wa tawasaw bil-sabr. Und die Aussage von al-Imam al-Shafi'i, rahimahullah, der sagte, hätte Allah dem Khalq, der Schöpfung, kein anderes Argument außer diese Sura, Surat al-Asr, herabgesandt, so wäre diese Sura ausreichend gewesen. Und al-Bukhari, rahimahullah, sagte, Kapitel Bab, das Wissen vor der Äußerung, vor der Aussagen und vor den Taten. Und der Beweis, die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ واستغفر لذنبك, wisse, dass es keinen Ilah außer Allah gibt und bitte um Maghfira und Verzeihung für deine Sünden. So fing er, das heißt Allah subhanahu wa ta'ala, mit der Erwähnung von Al-Ilm, von dem Wissen, vor den Worten und Taten. Danach sagt Al-Imam rahimahullah, اعلم رحمك الله, wisse, möge Allah dir barmherzig sein. Nochmal. Annahu, das ist, yajibu, Pflicht ist, ala, für kulli Muslim, für jeden Muslim, es ist wajib. Wa muslima, und für jede muslimische Frau ist es wajib, ist es Pflicht. Ta'alluma, das Wissen zu erlangen. Thalathi hadihi al-masail, diese thalatha, diese drei Masail, Dinge oder diese drei Sachen. Wal'amalu bihin, und al'amal, handeln bihin, danach. Es ist wajib für jeden Muslim und Muslime, drei Sachen zu wissen und danach zu handeln. Erstens, anna Allah khalaqana, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns geschaffen hat. Wa razaqana, razaqana, das heißt, er hat uns Ar-Rizq gegeben, er hat uns Versorgung gegeben. Er versorgt uns. وَلَمْ يَتْرُقْنَا هَمَلَا, er hat uns nicht Hamala gelassen. Das heißt, er ließ uns nicht ohne Führung zurück. Sondern بَلْ أَرْسَلَا, Allah hat entsandt. Was hat Allah entsandt? إِلَيْنَا رَسُولًا, Allah hat zu uns إِلَيْنَا رَسُولًا entsandt. Einen Rasul, einen Gesandten entsandt. فَمَنْ أَطَاعَهُ, so wer Atta'a gegenüber diesem Gesandten hat, wer diesem Gesandten gehorcht, دَخَلَ الْجَنَّةِ, er wird ins Jannah gelangen. ins paradies gelangen. وَمَنْ عَصَاهُ أَبَى. Derjenige, der ihm nicht gehorcht, عَصَاهُ, der ist ungehorsam gegenüber diesen Gesandten, دَخَلَ النَّار. Er wird in النَّار, in der Hölle kommen. وَالدَّلِيلُ, und der Beweis, ist قَوْلُهُ تَعَالَى, ist die Aussage von Allah, der Erhabene, in Surat Al-Muzzammil, Vers 15 und 16. Inna arsalna ilaykum rasula. Wir haben ja zu euch einen Rasul, einen Gesandten gesandt. Shahidan alaykum, als Shahid über euch, als Zeugen über euch. Kama arsalna, genauso wie wir entsandt haben, ila Firaun, zum Pharao, zu Firaun rasula, einen Gesandten, genauso wie wir zum Pharao einen Gesandten entsandt haben. Fa'asa Firaunu ar-Rasula. Was hat aber Firaun gemacht? Der Pharao widersetzte sich dem Gesandten, dem Rasul. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Also haben wir ihn fest ergriffen mit schlimmer Folge. In Surat al-Muzzammil, Vers 15 und 16. Das ist die erste von diesen drei Sachen. Die zweite von diesen drei Sachen ist, dass Allah, an Allah la yarda. Allah hat kein Rida, hat keine Zufriedenheit. Allah mag nicht, Allah liebt nicht. Was ist das, was Allah nicht liebt? Was ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht mag? An yushraka ma'ahu ahad. Dass Ashirk mit ihm gemacht wird. Was bedeutet das? Dass mit ihm einen Partner gebracht wird. Fi ibadatihi. In seiner Ibada, Al-Ibada-Anbetung. In seiner Anbetung. Also, zweitens, Allah subhanahu wa ta'ala, la yarda, mag es nicht, liebt es nicht, dass yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Dass in seiner Ibada, in der Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala, irgendjemand als Partner zu Allah subhanahu wa ta'ala gleichgesetzt wird. Und zwar, la malakun muqarrab. Weder ein nahestehender Engel, Al-Malak ist Engel, Muqarrab, nahestehend, wala, und auch kein Nabi, kein Prophet, Mursal, kein Prophet, der entsandt wurde. Und Dalil, und der Beweis, ist die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Jinn, Vers Nummer 18, wa anna al-Masajida, und das Al-Masajid. Al-Masajid ist Mehrzahl von Masjid, und Masjid ist entweder die Niederwerfung selbst oder die Orten, die Stellen, wo die Niederwerfungen gemacht werden. Also die Moscheen, das sind natürlich die Städte und die Orten, wo am meisten As-Sujud, Niederwerfung gemacht wird. Wa anna al-Masajida, das heißt die Niederwerfungen selbst oder diese Orten, die Moscheen, lillahi, sie sind für Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, so mach kein Dua neben Allah, und zwar für niemanden. Oder rufe niemandem neben Allah. Surat al-Jinn, Vers Nummer 18. Das war die zweite Sache. Drittens, anna man ata'a al-Rasul. Das wer ata'a zu al-Rasul hat. Derjenige, der dem Rasul, der dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, gehorcht, wa wahada Allah, und Allah einigt, das heißt Allah subhanahu wa ta'ala für eins erklärt, die Einheit von Allah bezeugt, la yajuzu lahu. Es ist für ihn nicht mehr ja'iz. Es ist für ihn nicht mehr erlaubt. Er darf nicht mehr. Mualat. Al-Muala, das heißt, dass er der Wali von jemanden wird. Der Unterstützer, dass er die Loyalität für jemanden hat. Er darf diese Loyalität, diese Liebe, diese Nähe, diese Unterstützung, diese Mualat nicht haben. Aber für wen darf er das nicht haben? Gegenüber man hadda Allah wa Rasulah, der sich gegen Allah und seinen Rasul und seinen Gesandten stellt. Und zwar, walau kana, auch wenn dieserjenige, der jetzt sich gegen Allah und seinen Gesandten stellt, auch wenn es aqraba qarib wäre, wenn er der engste Verwandte wäre. Wa dalilu, und der Beweis, der Beweis dafür ist die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Mujadala, Vers 22. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لا تجد قوما. Du findest keine Leute, keine Menschen, يؤمنون بالله, die an Allah glauben, واليوم الآخر, und an den letzten Tag, يوادون. يوادون, das heißt, die haben مودة, sie haben Liebe, sie haben Nähe, من حاد الله ورسوله. Sie haben diese مودة für diejenigen oder für denjenigen, der Allah und seinen Gesandten zuwiderhandelt. Man hat Allah wa Rasulah. Walau kanu aba'ahum. Und auch, wenn diese Leute ihre Aba, ihre Väter wären. Au abna'ahum. Oder ihre Söhne wären. Au ikhwanahum. Oder ihre Brüder wären. Au ashiratahum. Oder ihre Anverwandten wären. Ula'ika. كتب الله في قلوبهم الإيمان. Diesen hat Allah subhanahu wa ta'ala in ihrem Qulub, in ihren Herzen, al-Iman, Glaube, geschrieben. Al-Iman geschrieben. وأيدهم, und er hat sie gestärkt und unterstützt, biruhin minh, mit einem Geist, mit einem Ruh von ihm, von Allah subhanahu wa ta'ala. Und was noch? ويدخلهم جناتin. Und er wird sie reinbringen in Jannat, in Gärten. In Gärten. Tajri min tahtiha al-Anhar. Unter denen Anhar, Gewässer, fließen. Khalidina fiha. Ewig werden sie dort verweilen. Radiallahu anhum. Allah hat wohlgefallen an ihnen. Waradu anh. Und sie haben wohlgefallen an ihm, an Allah. أولئك حزب الله. Diesejenigen sind der Hizb von Allah, sind die Partei oder die Gruppierung von Allah subhanahu wa ta'ala. إن حزب الله, wahrlich, die Gruppierung von Allah, die Partei von Allah, sie sind es, denen es wohl ergeht. هم المفلحون. In Surat Al-Mujadala, Vers 22. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.